Denn Rap ist nicht mal erwähnbar. Geh mal, ich mach Rap auch gern für'n Zehner. Rap geht über Rap schnell zum selben Schema. Ich rap über Rap, Raps und Rap so als Thema. Ich rap wieder Rap, weil Rap nicht besetzt ist. Rap, Rap, einfach Rap, weil Rap nicht perfekt ist. Rap über Rapper, Rap, weil es mir liegt. Rap, weil die Leute sagen, fuck Scheiß auf den Typ. Rap mein Shit einfach, weil ich voll drauf Bock hab. Mein Rap ist immer real, egal wer den Stoff hat. Wer rappt Oberliga, wer schmeißt nur eigene Sachen. Wer basht nur Lieder, wer scheißt auf deine Platten. Ich bin kein Co-Pilot, kein First Taten. Bin direkt am Steuer, mir hat niemand was zu sagen. Mein Rap ist nur Rap für MCs. Tatsache, Rap ist auf dieser EP. Boom, klingel die Clack, Tick-Tack, Shit, Rap, Rasso, Ho, Show, Shot, Shot. Bang, Bling, Bling, What I'd Cash, Ring, Ring, Yes, So High. Boom, klingel die Clack, Tick-Tack, Shit, Rap, Rasso, Ho, Show, Shot, Shot. Bang, Bling, Bling, What I'd Cash, Ring, Ring, Yes, So High. Bist du auch ein Hip-Hop-Fan? Und raus auf Gras, dass sie keine Hip-Hop kennen. Hier geht's nicht um Spaß, wir nehmen lediglich Maß. Vom Ernst diese Sache, so sind 12 Quadratmeter rum, die notiert sind in der Akte. Es geht von Action bis Kappe, auf zu die Neue, die Alte. Das hier ist mein Leben, das ohne jegliche Falte. So flieg ich frei wie ein Falke, über Düsseldorfs Dächer. Kehr zurück und scheiß dabei noch auf Düsseldorfs Rapper. In Düsseldorf wär's besser. Freund ist nicht an, doch den ganzen Penner, wie sie heißen, geb ich nicht die Hand. Und bis auf den Schwachsinn, nicht schlecht für ne Frau. Wenn er sie gibt, keinen Unterschied, auch wenn du das glaubst. Besser du traust dich demnächst nicht mehr on stage. Denn dann weißt du, dass ich dich rund um oben battle, mein Bett, der bessere C. Und ich bin dein Höhepunkt zum Schuss, bewahre diesen Schuss und verpasse dir den Todeskuss. Bah! Boom, kriege die Crack, Tick-Tack, Shit, Rap, Rasso, Ho, Show, Shot, Shot. Bang, Bling, Bling, What I'd Cash, Ring, Ring, Yes, So High. Boom, kriege die Crack, Tick-Tack, Shit, Rap, Rasso, Ho, Show, Shot, Shot. Bang, Bling, Bling, What I'd Cash, Ring, Ring, Yes, So High.